Der 6. Kongress des Generalverbandes der China-Koreaner fand am 10. August in Shenyang, China statt. Daran beteiligten sich die Vorsitzende des Generalverbandes, Choi Eun-bok, die Funktionäre des Generalverbandes, die Vorsitzenden der untergeordneten Gesellschaften, die Leiter der Zweigstellen, die Mitarbeiter des Verbandes der koreanischen Unternehmer in China und des Verbandes der koreanischen Jugend in China und weitere Delegierte und Zuhörer. Zugegen waren dabei der Generalkonsul der DVRK in Shenyang und die Delegation des Komitees für die Unterstützung der Auslandskoreaner der DVRK. Auf dem Kongress wurden die drei Tagesordnungspunkte besprochen, und zwar über die Bilanzierung der Arbeit des Generalverbandes der China-Koreaner in der Berichtsperiode und seine Aufgaben, über Revidierung des Statuts des Generalverbandes der China-Koreaner und über die Wahl des Leitungsorgans des Generalverbandes der China-Koreaner. Es wurde ein Brief an Marschall Kim Jong-un angenommen. Vor dem Kongress gab es am 9. August verschiedene Veranstaltungen, darunter die Zeremonie zur Verleihung der staatlichen Auszeichnungen an die verdienstvollen Funktionäre und weitere China-Koreaner, die Ausstellung der Fotos, Bücher und Kunstwerke und die künstlerische Aufführung.